No. How's it going? Ich weine nach in die Fresse, wenn du noch weiter kannst. Zwischen Mikrofon und Makrokosmos. Ich Chaos und Seil. Ich Leitung und Philosophie. Zwischen Sintik und Utopia. Liebet es sie, die Interschlimmes lieben. Bis sie, die Interim schieben. Bis sie, die Interim schieben. Sie, die Interim schlieben. In ihrem geheimen Mund liegt ein Kolibri. Mich hätten seiner Flügelschlag. Dafür ist alles in Fachfache, Kulturen ebuchen und verhehen. Ganze Kontinente unterrechen. Hier ist es kein Hermusenwut. Allein ist zu groß, das uneinfasch ist Spiegel, die in dein Fuhr, die Interim schieben. Die Interim schieben. Die Interim. Die Interim schieben. Zwischen seinem Gesinn und Michael. Zwischen Genesis und 666. Zwischen sie und Vitamin C. Zwischen Ultramarine in Team. Sind der Interim schieben. Streets.